Thank you. Thank you. Well, what did you say, David? Ja, ich habe gesagt, wir müssen von Amerika zu Spanien. Weil wir sind in den Ozean. Ozean in der Pazifik. Ja.